Schätze, das Herz zu hängen, ist eine Verführung der Töne dieser Welt, ist eine Verführung, ist eine Verführung. An irdische Schätze, das Herz zu hängen, ist eine Verführung der Töne dieser Welt, ist eine Verführung. Ist keine Verführung der törichten Welt. An irdische Schätze das Herz zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt. Entstehen verzehrenden Bluten, wie rauschen und reißen die wallenden Fluten, bis alles zerschmettert, die Trümmer zerfällt. Vielleicht nicht entstehen verzehrende Gluten, wie rauschen und reißen, wie wallende Fluten, bis alles zerschmettert, die Trümmer zerfällt. Dear Tim.